Peterchen von Fürresmati aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Peterchen von Fürresmati. Der Peter sitzt betrübt und brummt. Ha, ha, ha, ha. Der Peter traurig, schwere Not, was gibt's denn da? Die Mutter mit besorgtem Blick steht dicht dabei. Das Söhnchen macht ihr bang, sie wähnt, dass krank es sei. Mein Peter, willst du Kuchen, ja? Die Mutter spricht. Warum nicht gar, warum nicht gar? Ich esse nicht. Ich bring dir Wein, mein Söhnchen, ja? Den trinkst du doch. Warum nicht gar, warum nicht gar? Der fehlt mir noch. Gefiel dir an dem Stiefel wohl ein blanker Sporn, ein Wams mit Pelz, ein Federbusch am Hute vorn? Was soll mir Wams, was Federbusch, was sporenblank, wenn in der Brust mein armes Herz vor Kummer krank? Soll ich zum Nachbarn, dass er dir die Bibel leih? Was soll sie mir? Es steht nichts drin als Rederei. Für mich gibt es nur einen Platz, das ist das Grab. Ich weiß es wohl, bald kommt der Tod und holt mich ab. Mein Peterchen, was sprichst du da, das Gott erbarm? Von Seufzern sitzt in deiner Brust ein ganzer Schwarm. Ich hol dir Nachbars Julchen her, sag, willst du die? Hierauf Herr Peter mürrisch brummt, ja, wo ist sie? Der kleine Schlauberger der, das also war sein Begehr. Ob vorne am Hut die Feder sitzt, ein klirrender Sporn am Stiefel blitzt, ob er ein Wams bekommt, ob nicht, das ist ihm eins, dem kleinen Wicht. Die Mutter spricht, er hört nicht drauf, bei Julchen aber merkt er auf. Sie tut ihm Schabernack mitunter, doch ist sie gar so hübsch und munter. Er will keinen Kuchen, will keinen Wein, kann er nur mit Julchen zusammen sein. Das ist dein Kummer, Peterchen, das macht dich krank. Ist's weiter nichts, so weiß ich Rat, dem Herrn sei Dank. Mach, dass du in die Schule kommst, flink, eins, zwei, drei, du böser Bub, und lass mir die Kopfhängerei. Und in der Schule aufgepasst und artig sein. 10 Jahre später kannst du dann das Julchen freien. Ende von Peterchen von Fürresmati.